wie der Darm das Hirn beeinflusst. Wenn Wissenschaftler menschliche Gefühlsregungen erforschen, versuchen sie erst einmal irgendetwas zu messen. Sie vergeben Punkte je nach Selbstmordneigung, messen Hormonspiegel, wenn es um Liebe geht, oder testen Tabletten gegen Angst. Das sieht für Außenstehende oft nicht besonders romantisch aus. In Frankfurt gab es sogar eine Studie, bei der die Wissenschaftler aufwendige Hirnscans anfertigten, während eine studentische Hilfskraft den Probanden die Genitalien mit einer Zahnbürste kitzelte. Durch Experimente wie dieses findet man heraus, in welchen Hirnbereichen Signale aus bestimmten Körperregionen ankommen. Das hilft dabei, eine Karte des Gehirns zu erstellen. So wissen wir mittlerweile, dass Signale der Genitalien oben mittig knapp unter dem Scheitel ankommen. Angst entsteht im Inneren des Gehirns sozusagen zwischen den Ohren. Für das Formen von Wörtern ist ein Bereich zuständig, der etwas oberhalb der Schläfe sitzt. Moralische Gedanken entstehen hinter der Stirn und so weiter und so fort. Um die Beziehung zwischen Darm und Hirn besser zu verstehen, muss man ihre Kommunikationswege ablaufen. Wie kommen die Signale vom Bauch zum Kopf und was können sie dort bewirken? Signale aus dem Darm können in verschiedene Hirnbereiche gelangen, aber nicht in alle. Niemals kommen sie zum Beispiel in der Sehrinde im Hinterkopf an. Wäre dem so, würden wir Bilder oder Effekte von dem sehen, was im Darm passiert. Wohin sie allerdings kommen können, ist die Insula, das limbische System, der präfrontale Kortex, die Amygdala, der Hippocampus oder auch der anteriore zinguläre Kortex. Neuere Wissenschaftler werden jetzt verletzt aufschreien, wenn ich die Zuständigkeiten dieser Bereiche grob zusammenfasse. Ich-Gefühl, Gefühlsverarbeitung, Moral, Angstempfinden, Gedächtnis und Motivation. Das bedeutet nicht, dass unser Darm unsere moralischen Gedanken steuert. Es räumt ihm aber die Möglichkeit ein, diese zu beeinflussen. Im Labor muss man sich über Versuche Stück für Stück herantasten, um solche Möglichkeiten genauer zu überprüfen. Die schwimmende Maus ist eines der rührendsten Experimente aus der Motivations- und Depressionsforschung. Eine Maus wird in ein kleines Wasserbecken gesetzt. Sie kommt mit den Füßchen nicht auf den Boden, also paddelt sie herum, denn sie will wieder an Land. Die Frage dabei ist, wie lange wird die Maus für ihren Wunsch schwimmen? Im Grunde ist das eine Ursituation des Lebens. Wie sehr suchen wir nach etwas, das unserer Meinung nach da sein müsste? Das kann etwas Konkretes wie Boden unter den Füßen sein, ein Schulabschluss oder auch etwas Abstraktes wie Befriedigung und Freude. Mäuse mit depressiven Eigenschaften schwimmen nicht sehr lange. Sie verharren immer wieder regungslos. In ihren Gehirnen können hemmende Signale scheinbar sehr viel besser durchgestellt werden als motivierende und antreibende Impulse. Außerdem reagieren sie stärker auf Stress. Normalerweise kann man neuartige Antidepressiva an solchen Mäusen untersuchen. Schwimmen sie nach der Einnahme länger, ist das ein interessanter Hinweis, dass eine Substanz funktionieren könnte.